Kapitel 12. Ein tropisches Anthropozän? Das System der großen Zeiträume oder Epochen, zum Beispiel Kambrium, Karbon, Pleistozän, Holozän, die uns in diesem Buch von Anfang an dazu gedient haben, unsere Reise durch die Tropen zu gliedern, wurde auf der Grundlage physikalischer Eigenschaften von Gestein und anhand vorhandener oder fehlender fossiler Pflanzen- oder Tiergesellschaften benannt. Die erkennbaren Grenzen zwischen diesen Zeiträumen stehen oft im Zusammenhang mit wichtigen Ereignissen, beispielsweise mit Klimaveränderungen, vulkanischer oder tektonischer Aktivität oder, wie wir in Kapitel 4 erfahren haben, mit dem Einschlag eines Himmelskörpers. Im 21. Jahrhundert jedoch veranlassten Tempo und Ausmaß der Einflüsse des Menschen auf die Erdoberfläche, ihre Gesteinsschichten und ihr Klima manche Wissenschaftler zu der Behauptung, wir seien jetzt in eine vollkommen neue Ära der Erdgeschichte eingetreten, das Anthropozän. Seine Grenze wurde von uns festgelegt. In dem Begriff fließen das griechische Wort für Mensch mit der Standardendung für einen geologischen Zeitraum Zän zusammen. Damit besagt er, dass wir jetzt in einer Epoche leben, in der die Aktivität der Menschen für das Funktionieren der Systeme der Erde im Vergleich zu den Naturkräften eine mindestens gleichberechtigte, wenn nicht sogar beherrschende Rolle spielen. Der Begriff Anthropozän erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und das nicht nur wegen künstlerischer und philosophischer Überlegungen über das Ende der Natur und seine Bedeutung für uns alle, sondern auch, weil die Anthropocene Working Group, AWG, bei der Internationalen Kommission für Stratigraphie darauf drängt, dass es offiziell als geologischer Zeitabschnitt anerkannt wird. Damit will man deutlich machen, welche Macht unsere Spezies heute im erdgeschichtlichen Gesamtzusammenhang ausübt. Aus geologischer Sicht setzt eine solche Einstufung voraus, dass nach übereinstimmender Meinung eindeutig ein weltweiter Schnitt zu erkennen ist, ein Phänomen wie die biologischen und chemischen Auswirkungen des Asteroideneinschlages, der die Reptilienlinie der Dinosaurier an der KPG-Grenze zum Untergang verdammte. Genau das streben die Mitglieder der AWG unter Vorsitz von Jan Salasiewicz von der Universität Leicester auch für das Anthropozän an. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf die Plastikteilchen, die während der Ausweitung der Produktion synthetischer Materialien erzeugt wurden, oder auf die radioaktiven Isotope, die im 20. Jahrhundert durch die Nuklearwaffentests und die verheerenden Atombombenabwürfe entstanden sind. Alle diese Substanzen finden sich heute auf der ganzen Welt, in den Sedimenten von Meeren und Seen ebenso wie in Höhlen. Zwar ist nicht zu leugnen, dass die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Systeme der Erde seit dem 20. Jahrhundert ein in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben. Aber wenn wir ihren Ursprung wirklich verstehen und ihre Folgen vorhersagen wollen, müssen wir ganz buchstäblich tiefer graben als nur bis zu einer einzigen Schicht mit Plastik oder Strahlung. Nicole Bourvin, die Direktorin meines Instituts in Jena, formuliert es so: Da es in dem Prozess um Menschen geht, ist es unverzichtbar, dass die Geologen, auch Sozialwissenschaftler und Spezialisten für die Wechselbeziehungen zwischen Menschen und Umwelt hinzuziehen. Nur so können wir uns angemessen mit der Frage beschäftigen, was das Anthropozän eigentlich ist und wo seine Ursprünge liegen.